Ahnung, du willst dein Konto löschen, weil wir in deinem Leben rumfischen. Auf der Bühne stehen nur zwei blinkende Datenserver und vier Mikrofonständer. Das muss als Setting für Facebook AGB das Musical ausreichen. Es geht schließlich mehr um den Text, um die Richtlinien, denen jeder, der bei Facebook angemeldet ist, zustimmen musste. Ein sehr komplizierter Text, der von Philipp Feldhusen für das Musical übersetzt und schon vereinfacht wurde. Also die Schwierigkeit ist erstmal, die Inhalte zu verstehen. Ich habe die dann versucht zu lesen, dann zu verstehen, dann nochmal gelesen, dann irgendwann einigermaßen verstanden und habe dann versucht, so einfach wie möglich die Texte dafür zu schreiben. Das heißt, dass ich versucht habe, einige Begriffe mit reinzupacken, so Anwendungsprogrammierschnittstellen zum Beispiel. Oder deine Privatsphäre ist uns sehr wichtig, das kommt auch immer wieder vor. Und das irgendwie versuchen dann in so einen schönen Reim zu packen und möglichst einfache Sprache. Das heißt komplett das Gegenteil von dem, was eigentlich in diesem AGB steht. Komplizierte Facebook-Richtlinien, einfaches Musical. Das passt doch prima zusammen, dachte sich Regisseur Per Garmatt. AGB im Allgemeinen und die Nutzungsbedingungen von Facebook im Besonderen sind unfassbar trocken geschrieben und sehr, sehr schwer zu kapieren. Das Musical hingegen ist eine sehr, sehr leichte Kost, ist vom Genre her denkbar weit entfernt vom juristischen Fließtext. Also dachten wir, dann erst recht Musical. Mit viel Musik, Liebesgeschichte, Hirn ausschalten und die AGB vorsingen. Und in der Liebesgeschichte geht es hauptsächlich um die Autorin, die den Text geschrieben hat. Lange Jahre, bevor es Facebook überhaupt gab. Für ihr Werk die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook inklusive Datenrichtlinie und Cookie-Richtlinie will sich nun aber überraschenderweise partout kein Verlag finden, der ihren Text als Buch auf den Markt bringt, denn angeblich interessiert das niemanden. Irgendwann gibt sie auf und schmeißt ihre Unterlagen einfach in den Müll. Dort findet das Werk ein noch unbekannter Informatiker, dem genau so ein juristischer Fließtext noch für sein neues Internetportal gefehlt hat. Und zwischen den beiden entwickelt sich schließlich eine Romanze. Ich glaube, das Ziel ist, den Leuten vielleicht durch Musik, durch eine ganz andere Story, durch eine Liebesgeschichte, dieses ganze Konstrukt nochmal näher zu bringen und sich vielleicht auch mal dafür hinzubekommen, dass sie sich ein bisschen Gedanken darüber machen. Wenn ich einen Haken an irgendwelche AGBs mache, dann habe ich auch die Konsequenzen zu tragen. Und die sind manchmal in diesen AGBs Hanebüchen. Und die sind wirklich auch, finde ich, schon fast kriminell. Sagt Mateng Polklesener, der den Gründer von Facebook spielt. Facebook AGB, das Musical, ist erschreckend und lustig. Erschreckend, welche Daten und Informationen Facebook bekommt, welche Urheberrechte man einfach so mit einem Klick bei der Anmeldung abgibt. Lustig ist die gewisse Eigenironie des Ganzen, dass dem Zuschauer die Richtlinien vorgelesen, vorgetanzt und vorgesungen werden. Für Hauptdarstellerin Ludmilla Euler auch mit der Hoffnung, dass jeder Besucher des Musicals, der auch bei Facebook ist, wenigstens kurz darüber nachdenkt. Also schön wäre, wenn es aufklären würde, aber ich sag mal so, jeder Text hat eine Wirksamkeit. Ich vertraue mal auf die Macht der Worte und ich vertraue einfach darauf, dass die Leute sich zurücklehnen und meinen Worten lauschen als AGB-Autorin und das voll genießen und nachts dann in ihre Kissen beißen und denken, Scheiße, warum habe ich das unterschrieben? Wer mehr zu den AGB wissen will, das Musical hat auch eine eigene Facebook-Seite.